Daddy Cool, alias René Benko, hatte natürlich auch seinen Auftritt. Er zitierte ein Tiroler Sprichwort. Aufgegeben wird nur die Post. Die Austria-Variante von Churchills Kriegsrhetorik, we shall never surrender. Gerade hatte die österreichische Staatsanwaltschaft im Wiener Palais Harrach die Räume der Signa Holding durchsucht, offenbar im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Benkos Spezi, Sebastian Kurz und andere Politiker. Die Zinsen stiegen, während die Immobilienpreise fielen. Galeria Karstadt Kaufhof musste schon wieder Insolvenz anmelden. Die Banken gaben fast gar keine Kredite mehr und Dividenden konnten für dieses Jahr auch keine ausgeschüttet werden. Eigentlich stand es sehr schlecht um die Signa. Doch wer Benko reden hörte, befand sich bald auf einem anderen, einem viel heller leuchtenden Stern. Die Signa habe einzigartige Projekte, sie werde deshalb von der Immobilienkrise sogar profitieren, sendete er aus. Und für die Kritiker und Feinde da draußen, Neid ist auch Anerkennung, hatte Benko nur eine Nachricht. Die Signa werde jetzt noch schneller wachsen. Das Jahr 2030 findet schon 2027 statt, versprach der Gründer im holzverkleideten Foyer des Hotels. Nicht, weil ich dann meinen 50. Geburtstag feiere, sondern weil ich meinen Kindern versprochen habe, alle meine weltweiten Projekte zu präsentieren und ihnen damit zu zeigen, warum ich so viel Zeit in der Firma verbracht habe. Beifall, Jubel. René war einfach der Größte. Das hatte Sektencharakter, sagte einer, der dabei war und näher an der Realität als die anderen Feiernden. Die meisten Mitarbeiter vertrauten den Worten Benkos, zumal sie am Ende seiner Rede und vor dem Konzert von Bonnie M. noch ein Überraschungsgeschenk mitnehmen durften. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in Österreich und Deutschland erhielt als Vorweihnachtsgeschenk 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie, steuerfrei. Bis zuletzt glaubten Benko viele, dass er das Unternehmen stabilisieren und zu neuen Höhen führen werde. Einfacher Büromitarbeiter, aber auch Top-Manager und Geldgeber. Er ist ein Charismatiker, wenn auch nur einer auf den zweiten Blick. Dass Benko selbst 2022 oder 2023 nicht beidrehte und versuchte mit einem radikalen Schnitt zumindest Teile des Geschäfts zu retten, mag von außen verwundern. Doch für nervenstarke Finanzartisten wie ihn ist das typisch. Irgendwann glauben sie ihren eigenen Erzählungen oder sie können nicht mehr zurück. Noch nach der ersten großen Insolvenz, der Signa Holding im November 2023, verbreitete Benko die Zuversicht, dass sich bald ein Geldgeber finden würde. Tag für Tag hing er am Telefon oder jettete zu einem potenziellen Geldgeber weltweit. Selbst im Januar 2024 erzählte er noch, dass er wieder einen neuen Investor am Haken habe, es seien nur noch ein paar Details zu klären über das Wochenende. Es kam dann anders. Aber Benko dachte und denkt wohl immer noch, er allein habe die Signa geschaffen. Er bleibt Alleinunternehmer, auch als die Firma und ihre Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof längst Zehntausende Menschen beschäftigten. Nur er allein und einige wenige ihm klar untergeordnete Personen wie der Finanzchef Manuel Pirold hatten den Durchblick. Benko achtete offensichtlich peinlich darauf, dass niemand ihm zu nahe kam und niemand so gut informiert war wie er. Der Konzern mit seinen scharf voneinander getrennten Sparten, den Silos, in die sämtlich nur er blicken sollte, war wohl auch Ausdruck seines Charakters. Es spiegeln sich Misstrauen und Hybris zugleich darin. Das heißt nicht, dass nicht andere sich auch in ihren Bereichen strafbar gemacht haben könnten, aber Benko war Architekt und Bauherr zugleich. Viele verdienten mit ihm, er sah es wohl so, dass alle anderen nur von ihm profitiert hätten. So jedenfalls erklären sich ehemalige Weggefährten den Hass, der ihnen in den letzten Tagen der Signa entgegenschlug. In einer Gesellschafterversammlung der Holding wenige Monate vor der Insolvenz hatte Benko seinen Handelsexperten Berninghaus vor allen anderen angegriffen. »Du bist schuld«, sagte er zur Verwunderung der Gesellschafter, zu dem gesundheitlich angeschlagenen Mann, der sich damals noch von einer schwerwiegenden Augenoperation erholte und fast blind mit Sonnenbrille in der Videokonferenz saß. Gewissensbisse sind bei White-Collar-Tätern eher unbedeutend. Sie sagen oft, ich habe nichts getan, was nicht auch jede Bank tut. Sie glauben, sie hätten einfach Pech gehabt, referiert Thomas Knecht die Literatur. Von einem Täter im strafrechtlichen Sinne kann bei Benko zumindest im Sommer 2024 keine Rede sein, weil bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal eine Anklage erhoben wurde und Benko jegliches Fehlverhalten bestreitet. Allerdings stellt sich die Frage der Verantwortung für den spektakulären Crash, und im Größenwahn Benkos finden sich die meisten Antworten.